dessen Hand das Glück der Menschen steht, der von dem Himmel und vom hohen Welt verordneten Standhalter dieser Welt, der Sonne mit Gesell, der Herr vom Sternenzelt, der Völker Zuflucht Soldan, beugt dir um mir Weis, Gnad und Vergebung an. Wenn du nimmst den genommenen Provinzen, auch den zu dir entwichenen Prinzen, in meine Hand sofort wirst du begeben, wirst du hergegen ihm noch ferner widerstreben, so soll vor seinen Waffen auch das entfernste Land nicht Sicherheit dir schaffen. O Töchter, darfst du mich wohl erkühnen, dich solcher Worte zu bedienen? Geh, sag dem Weichling nur, dass ihr vor seinem Dräun die Weiber selber nicht mehr furchtsam sein. Wie? Oder will er uns ein Heer von geilen Metzen, mit denen er geholt, entgegensetzen? Ein solcher Fürst, der nur durch Tyrannei sich als Regente zeigt, verdient nicht, dass er sei. Dein Herr soll nimmermehr den Zepter wiederführen. Ich, den fast das gesamte Land hier zum Regenten hat ernannt, will, dass sein Sohn nebst mir in Führer soll regieren. Und wird dein Herr im Fort nicht still besitzen, so soll ihn nicht vor meinem Zähmen schützen.